Der Landshuter Lehrplan, dritter Teil, widmet der Dressur zum blinden Gehorsam viele Worte, aber die Gleichnisse vom Leichnam und vom Stock in der Hand des Greises fehlen hier. Er spricht nur von der restlosen Unterordnung des Willens und des ganzen Menschen, aber die völlige Ausschaltung des Verstandes wird nicht betont. Es heißt dort unter anderem, Zitat, Übungen des Gehorsams, die nur mit Resignation des eigenen Willens möglich sind, sind die vornehmsten aller Übungen. Sohin lernen sie ihren eigenen Willen ertöten und den eigenen Willen in den Willen eines anderen ergeben. Daher studiert jeder nach gegebener Vorschrift. Alles, Umgang, Korrespondenz, Ausgang, das Kleinste und Größte geschieht nur mit Wissen und Willen des Rektors, mit aller Unterwerfung des ganzen Menschen unter die Leitung des Ordens, in welchem die Alumnen Jesum dem Herrn selbst erkennen und dem sie wie Gott gehorchen. Zitat Ende. Die Dressur der weltlichen Geistlichen im Collegium Germanicum wird also niemals Leichen Loyolas erzielen, aber immerhin eine stattliche Zerstörung des Kernes der Seele und eine sehr nahe an Wachhypnose grenzende Hörigkeit den Suggestiveinflüssen des Ordens gegenüber, also einen Gehorsam zweiten Grades erreichen. Wir müssen uns erinnern, dass der Schüler oft mit 15 Jahren schon eingeliefert und meist 9 Jahre dort behalten wird, ohne dabei in den Ferien nach Hause unter belebende und gesundmachende Einflüsse zu dürfen, also bis zu 9 Jahren immerwährende Dressur empfängt. Wie vollgefiltert der Zögling in all diesen Jahren mit Ketzer, Hass und Inbrunst zum ewigen Kampfe begeistert wird, das sichern die Exerzitienbilder mit ihrer Betrachtung des katholischen Königs, der sein Leben der Bekämpfung der Ketzer weiht, und des Königs Christus, dem sich wiederum die Zöglinge fürs ganze Leben als Streiter weihen. Es sichert dies auch jedes einzelne Lehrbuch, das ganz wie in den Konvikten von Ketzerverleumdung und Katholikenverherrlichung trieft. Es wird ihm endlich ebenso tagtäglich eingehämmert wie dem Novizen, dass er der ritterliche Streiter für die süße Mutter Maria ist. So kann der Orden ihn getrost nach Ablauf der Dressur in die Heimat zurücklassen. Doch er verzichtet nicht auf seine Verbrechergewohnheit, ihn dauernd heimlich zu überwachen, solange er lebt. Das Collegium Germanicum war eine so offensichtliche und bekannte Jesuitengründung, dass seine Zöglinge trotz des Anscheins eines Weltgeistlichen doch vor der Welt als mit dem Orden in Fühlung stehend gezeichnet waren. Als im 18. Jahrhundert der Hass gegen den Orden wuchs und er schon aus verschiedenen Ländern vertrieben worden war, ließ der Ordensgeneral durch seinen Zögling Alfonso de Liguori einen jesuitischen Orden, den Redemptoristenorden, gründen, der den Geistlichen eine ganz gleiche Dressur bot wie das Collegium Germanicum, aber dieselben Zeitlebens unter noch strafferer Ordenshörigkeit behielt. Diese im Ordensgeist dressierten Redemptoristen wurden nicht nur während der Zeit des Ordensverbotes von 1773 bis 1814 für den Orden sehr wichtig, sondern blieben es weiter, umso mehr, als vor der Welt natürlich der Redemptoristenorden ganz etwas anderes ist als der Jesuitenorden. Es wurde, um diesen Schein noch Wahrscheinlichkeit zu geben, zu Anfang des 19. Jahrhunderts sogar ein Sektenstreit über die Frage aufgeführt, ob die Moral Liguoris Jesuitenmoral sei oder nicht. So können also diese drei Viertel dressierten Redemptoristengeistlichen dem Orden oft besonders wichtig sein, weil sie niemand für Jesuitenzöglinge hält und ergänzen sinnvoll die Zöglinge des Collegium Germanicum in ihrer Ordenswirksamkeit unter dem Gewande der Weltgeistlichkeit. Die Halbdressierten. Wenn wir die Aufzucht der weltlichen Geistlichen im Collegium Germanicum und der Redemptoristen eine Dreivierteldressur nannten, so lässt es sich sehr wohl rechtfertigen, die Abrichtung der Führer des Kriegsheeres, das heißt derer, die nach vieljähriger Dressur in weltliche Berufe aus gewöhnlichen Jesuitenkollegien oder Jesuiteninternaten entlassen werden, eine Halbdressur zu nennen. Diese Führer wählt sich der Jesuitengeneral trotz seiner Verachtung des Weibes aus beiderlei Geschlecht, und zwar aus dem Adel und den sonst einflussreichen Kreisen, also aus den Kreisen der Großindustriellen, der Großwirtschaft und höheren Beamtenschaft. Hierdurch hat er eine gewisse Sicherheit dafür, dass seine dressierten Zöglinge später im Leben einen großen Einfluss ausüben und dem Orden weitgehende Machteinflüsse sichern können. Gleichzeitig ist er in der Lage, die ganze äußere Gestaltung der Erziehungsheime den Ansprüchen bestimmter Stände anzupassen und die hohen Geldsummen zu verlangen, die dem armen Bettelorden so sehr zu gönnen sind. Obwohl diese Halbdressierten im Unterschiede zu den Unterführern, den Sodalen der marianischen Kongregationen, genau wissen, dass sie unter jesuitischer Dressur stehen und unter jesuitischer Aufsicht verbleiben, so sind sie doch noch weit mehr in Unkenntnis über Wege, Mittel und Ziele des Ordens als die Zöglinge des Collegium Germanicum. Auch wird ihnen nicht befohlen, im Orden Jesum zu sehen. Nur der Begriff Jesuit wird ihnen verherrlicht. Sie müssen deshalb weit mehr getäuscht werden über Mittel, Wege und Ziele des Ordens wie die Schüler des Collegium Germanicum. Die Erinnerungen an die Jugendjahre sollen besonders schön sein. Die gütigen, frommen Väter sollen ihnen wie Heilige in Erinnerung stehen, sodass jeder Angriff auf den Orden in ihnen flammende sittliche Entrüstung entfacht und sie ihre ganze sittliche Kraft, alle Geistesgaben und allen Einfluss ihrer weltlichen Stellung voll Eifer dafür verwerten, für die heiligen Märtyrer, die Patres, die wie alles Edle in dieser schlimmen Welt verleumdet werden, zu streiten. So geschieht denn alles Erdenkbare, um ihren Aufenthalt in den Kollegien schön zu gestalten und dem Orden die Liebe der Zöglinge zu erwecken. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Bettelordens erlauben es glücklicherweise, aus diesen Erziehungsheimen geschmackvolle Schlösser zu gestalten. Luftige, sonnige Wohnräume erinnern wenig an die Zellen der Novizen und die der Alumnen in Rom. Die Lage des Schlosses ist so schön als möglich. Feldkirch zum Beispiel liegt mitten in der Pracht des Hochgebirges. Sportplätze, Schlittschuhweiher, alles, was das Herz der verwöhnten Kinder nur begehren möchte, finden sie in ihrem neuen Heim. So fühlt sich der Zögling bald wohl und heimisch. All diese Schönheit darf aber die Dressur nicht allzu sehr gefährden. Deshalb darf der Zögling Jahre hindurch nicht in den Ferien in das Elternhaus zurück, da die stärkere Gewöhnung und Anhänglichkeit an die Patres und noch manche andere Geistesdressur hierdurch geschädigt werden könnte. Diese hat natürlich ähnliche Grundsätze wie jede Jesuitendressuranstalt, aber sehr gut verhüllt treten sie dem Zögling entgegen.